die Faces aus Dortmund. Faces aus Dortmund, folgende Besetzung: Chris Braun, 20, Gesang, Elmar Krohn, 19, Flöte, Manfred Göring, 20, Gitarre, Bill Bakin, 20, am Schlagzeug und Jochen Bernstein, 18, Bass. Gründung 1967, Stilrichtung Jazz und Blues. Die Faces spielen zwei Titel, My Sunday Feeling und Season of the Witch. Die Faces aus Dortmund. Saddle feeling is in my head.